Wir starten mit Wandlungen, Opus 115, komponiert von Heinrich Hartl. Es spielt das Mährische Philharmonische Orchester Olomouc, am Pult Toshiyuki Shimada. Thank you. Das Mährische Philharmonische Orchester Olomouc unter Toshiyuki Shimada mit Wandlungen Opus 115 von Heinrich Hartl. Klangfarbenwechsel mit einem Concertino für Klavier zu vier Händen von Gerhard Deutschmann, Allegro Andante und Allegro Molto, gespielt im März 1981 von Hans-Dieter Bauer und Siegfried Schubert Weber. Das Concertino für Klavier zu vier Händen von Gerhard Deutschmann. Und hier teilten sich die Klaviatur Hans-Dieter Bauer und Siegfried Schubert Weber im März 1981. Es folgen 8 Musiken für 9 Streicher, komponiert von Cornelius Hummel, uraufgeführt 2001. 4 Jahre später entstand unsere Aufnahme mit dem Ensemble Il Capriccio, geleitet von Friedemann Wetzel. Thank you. Thank you. Mitglieder von Il Capriccio unter Friedemann Wetzel waren das im Februar 2005 mit 8 Musiken für 9 Streicher von Cornelius Hummel. 4 Perkussionisten sind nun zu hören im Concerto Bavarese hier auf Bayern 2. Im folgenden Divertimento Siliziumdioxid, so der Titel, komponiert von Roland Schmidt, Mitglied des Cabasa Percussion Quartets. Thank you. Komposition von und mit Roland Schmidt. Er ist Mitglied des Kabasa Percussion Quartet, das hier gerade zu hören war, mit seiner Komposition Siliziumdioxid, einem Divertimento. Canti di Petrarca stehen jetzt auf dem Programm, komponiert von Werner Jakob für Mezzosopran und Orchester. Wir hören Jolanta Michalska und die Nürnberger Symphoniker, dirigiert von Georg Schmöhe, aufgenommen im Oktober 1991. Thank you.

Die Mezzosopranistin Jolanta Michalska und die Nürnberger Symphoniker unter Georg Schmöhe im Oktober 1991. Und zwar mit den Canti di Petrarca von Werner Jacob, also nach Texten von Francesco Petrarca aus dem 14. Jahrhundert. Weiter geht's hier im Concerto Bavarese mit zwei Gitarren, mit dem Duo Stringendo Lorenz Schmidt und Günter Horn, mit einer Komposition von Rainer Brunn in drei Sätzen Andantino, Allegro und Lento mit dem Titel Selandra. Thank you. Das Gitarrenduo Stringendo Lorenz Schmidt und Günther Horn im Februar 1994 mit Selandra von Rainer Brunn. Wir bleiben kammermusikalisch hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 mit dem Trio für Oboe, Violine und Klavier von Hans Sternberg, Gerhardi Oboe, Wolf-Dieter Vollmann Violine und Leopold Schindler Klavier im Oktober 1977. Thank you. Thank you. Kammermusik von Hans Sternberg, das war sein Trio für Oboe, Violine und Klavier, gespielt von Gay Hardy, Wolf-Dieter Vollmann und Leopold Schindler 1977.